Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Lob sei Allah, dem Weltenherrn, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem König am Tag des Gerichts. Dir dienen wir und zu dir rufen um Hilfe wir. Die Frage nach der Entstehung des Korans ist eben eines der großen Rätsel. Wir wissen nicht, wie der Koran entstanden ist. Die muslimische Überlieferung sagt uns, und das ist die einzige Überlieferung, die wir über die Entstehung des Korans außer dem Text des Korans selbst haben, sagt uns im Prinzip, dass der Koran, so wie er heute also gesammelt vorliegt, im Wesentlichen im Zeitraum von ungefähr 22 Jahren, also sagen wir ab 610 bis zum Vorabend des Todes Mohammeds im Jahr 610, auf ihn als von ihm so erlebte göttliche Offenbarung Stück um Stück zugekommen ist. Ist es so, dass man davon ausgehen muss, dass also während der Regierungszeit des dritten Kalifen Osman von 644 bis 656, ja, dass es also da zu einer Redaktion des Korans gekommen ist. Redaktion ist hier in dem Sinne zu verstehen, dass also der Text redigiert oder festgelegt wurde. Die etablierte Islamwissenschaft bietet bislang keine alternative Entstehungsgeschichte. Abweichende Positionen konnten sich auch im Westen nicht durchsetzen, wurden bislang bekämpft oder ignoriert. Religionshistoriker wie Karl-Heinz Ohlich kritisieren diese Orientierung am Islam. Die Islamwissenschaften vertreten im Grunde die gleichen Auffassungen wie auch die muslimische Theologie. Verzeihung, das ist doch eine Polemik. Das ist doch eine Polemik, die erstmal beglaubigt werden müsste. Das kann ich, und zwar jetzt nicht, weil ich selbst Islamwissenschaftler bin, das kann ich in dieser Weise nur zurückweisen. Der Islamkundler Lutz Richter Bernburg, Professor in Tübingen, weist die Behauptung des Religionswissenschaftlers Karl-Heinz Ohlich zurück. Ohlich von der Universität des Saarlandes ist Mitglied einer interdisziplinären Arbeitsgruppe von Islamwissenschaftlern, Philologen und Historikern. Er kritisiert die etablierte Koranwissenschaft. Im Unterschied zu den Muslimen sagen unsere Islamwissenschaftler nicht, dass er von Gott Mohammed eingegeben wurde, aber sie führen ihn auf Mohammed zurück. Verzeihung, das ist doch eine Polemik. Methodologisch gesehen ist das für mich unannehmbar, was er macht. Er experimentiert herum und hat das Verdienst, das muss ich sagen, und das sollte man ihm nie absprechen, er hat das Verdienst, uns wieder etwas in Bewegung gebracht zu haben, uns klargemacht zu haben, dass wir gerade die vorislamischen Traditionen wieder vermehrt in den Blick nehmen müssen. Also das ist ganz sicher sein Verdienst. Angelika Neuwirth, Islamwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, meint den Pseudonymautor Christoph Luxenberg. Er gehört zur Arbeitsgruppe von Karl-Heinz Ohlich und vertritt die Auffassung, Teile des Koran seien das Produkt einer christlichen Sekte. Wissen Sie, die ganze auch These von Luxemburg, im Endeffekt ist das Schnickschnack, also mit anderen Worten grundlose Behauptung. Angelika Neuwirth äußert sich moderater und räumt ein, die Islamwissenschaft sei in der Koranforschung eigentlich ein bisschen zu leichtfertig auf die islamische Tradition wieder zurückgefallen. Das heißt, wir diskutieren die islamische Tradition über sich selbst. Während es ja im Grunde darum geht, den Koran zu begreifen als eine Antwort auf Diskussionen und Debatten seiner Zeit. Angelika Neuwirth leitet eine Arbeitsgruppe an der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften, die an einer kritischen Neuübersetzung des Koran arbeitet. Die neue Übersetzung ist gekoppelt mit einem historisch-kritischen Kommentar. Ja? Ein Vorhaben, an dem eine Reihe von Wissenschaftlern einige Jahre zu tun haben werden. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Glaubensgrundlage der Moslems ist der Koran. Als Kommentar und Ergänzung wird noch die Sunna herangezogen, die Überlieferungen aus dem Leben Mohammeds. Der Koran gilt Moslems als das authentische Wort Gottes. Auf Mohammed wurde der Koran, diese Formulierung übernehmen auch viele nicht-muslimische Autoren, herabgesandt. Er ist nur der Mittler, der Überbringer, nicht der Verfasser. Dies ist das Buch, an dem kein Zweifel ist. Der Koran ist nicht die Bibel der Muslime, sondern etwas ganz Eigenes, Unverwechselbares, Geheiligtes. Er steht nicht neben anderen Büchern im Regal, sondern liegt an exponierter Stelle.

Der Koran als Mitschrift einer Gemeindebildung. Das wäre die sozusagen allgemein formulierte Hypothese, die ich selber habe bei meiner Koranforschung. Eine Hypothese, die auch die Wissenschaft vom Judentum bis in die 30er Jahre hinein vertrat, deren Auseinandersetzung mit dem Koran nicht weitergeführt wurde. Diese Hypothese liegt nun der historisch-kritischen Neuübersetzung und Neukommentierung des Koran von Angelika Neuwirth zugrunde. Wie ist er entstanden? Ein Gemeindegründungsprozess spielt sich ab, der dann nach dem Tode des Propheten ja tatsächlich in einer vorhandenen, politisch definierten, kulturell definierten Gemeinschaft endet oder kulminiert, die dann auch überlebensfähig war. Das heißt, der Koran ist nicht das alleinige Produkt Mohammeds, sondern entstand in Auseinandersetzung mit den Adressaten seiner Botschaft. Es waren Menschen, die sich altarabischen Glaubensvorstellungen verbunden fühlten, die beeinflusst gewesen sein können von persischen Religionen, dem Zoroastrismus und Manichäismus. Die Kenntnis hatten von dem, was in den christlichen und jüdischen Gemeinden geglaubt wurde. Man darf ja nicht von der Zugänglichkeit schriftlicher Exemplare der Bibel auf der arabischen Halbinsel ausgehen, nicht? Sondern das waren mündliche Traditionen, die natürlich angereichert waren oder umgedeutet waren, selbst neu gedeutet waren im Interesse einer frommen Tradition oder auch einer polemischen Tradition, die längst Teil einer Debatte war. Es ist sozusagen ein Eisberg, auf dem der Koran als Spitze auch sitzt. Dieser Eisberg ist unerforscht oder sagen wir mal, ist nur ganz sporadisch erforscht und den müssen wir versuchen zu beschreiben. Demnach würde der Koran immer auch eine Diskussion darstellen mit den religiösen Auffassungen des 7. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel. Die Rekonstruktion der naturreligiösen, persischen, jüdischen und christlichen Einflüsse sei deshalb so aufwendig, weil es damals keine ausgeprägte religiöse Schriftkultur gegeben habe. Auch Rückgriffe auf das Alte oder Neue Testament seien wenig hilfreich, weil sich die volksreligiösen Vorstellungen davon gelöst haben könnten. Die westliche Wissenschaft versucht doch den Text zunächst mal historisch zu verstehen, das heißt aus dem Kontext der damaligen Zeit, also ihn zu rekontextualisieren, wie das so schön heißt, nicht? Also mit philologisch-historischen und auch mit anderen Methoden eben möglichst doch nahe an die Bedeutung zu kommen, die der Text vielleicht nicht vom Sprecher her gehabt hat, aber in den Ohren seiner ersten Rezipienten gehabt hat. Und die Ohren der ersten Adressaten des Textes waren sicher andere Ohren als die heutiger Muslime. Eingang in den Koran fanden auch Diskussionen in den entstehenden Gemeinden. So ließen sich Widersprüche im Text erklären, meint Peter Heine. Wir haben zum Beispiel bei dem Tabu bei Alkohol eine deutliche Entwicklung, wo zunächst gesagt wird, ja, der Wein gehört sozusagen zu den Genüssen, die Gott den Menschen zur Verfügung stellt. Es gibt dann auch so diese Interpretation, dass es im Paradies würden die Flüsse unter anderem aus Wein bestehen. Und da gibt es dann natürlich eine Tradition, die das dann interpretiert. Dieser Wein ist dann so gut, dass man da so viel von trinken kann, wie man will, aber nie Kopfschmerzen bekommt. Dann gibt es einen weiteren Schritt, der sagt, oh, ihr Gläubigen kommt nicht zum Gebet, wenn ihr betrunken seid. Das heißt, es wird sozusagen auf ein Ritual konzentriert. Und dann gibt es schließlich ein ganz deutliches Verbot, wo einfach gesagt wird, der Wein und das Glücksspiel sind Dinge, die des Teufels sind und das lasst mal lieber. Islamischer Auffassung nach muss sich Gott also das Alkoholproblem im Fortgang der Offenbarung anders überlegt haben. Für Muslime ist das weniger schwierig, deshalb, weil die also im Laufe der Jahrhunderte den Text in der Weise historisiert haben, dass sie über dieses System der sogenannten Offenbarungsanlässe, wie es nun eine Geschichte Mohammeds gibt, in die die koranische Offenbarung gewissermaßen eingepasst ist. Ja, es ist sozusagen eine Historisierung des Koran auf der einen Seite und Mohammed-Biografie auf der anderen Seite, sind also nur schwer zu entwirren. Diese Mohammed-Biografie entstand mehr als 130 Jahre nach dessen vermeintlichem Ableben, zu einer Zeit, als sich der Islam bereits als Staatsreligion in vielen Regionen etabliert hatte. Dies ist das Buch, an dem kein Zweifel ist. Der Koran ist äußerst vielfältig. Archaische Beschwörungsformeln, Gebete, rechtliche Vorschriften, moralische Gebote, Endzeitvisionen, Strafandrohungen, Erzählungen, Schöpfungslehren. Die Redaktoren ordneten die Suren nicht nach einer inhaltlichen Systematik, sondern, von der Eröffnungssure abgesehen, nach der Länge der Suren. Die langen Suren bilden den Anfang.

Der Koran entstand nicht allein auf der arabischen Halbinsel, nicht in Mekka und Medina und ist schon gar nicht auf Offenbarungen zurückzuführen. Zweitens. Der Koran hat seine frühen inhaltlichen Wurzeln in einer syrisch-christlichen Sekte. Drittens. Als im heutigen arabischen Raum ein neues, größeres politisches Gebilde geschaffen wurde, wurde der syrisch-christliche Urkoran innerhalb eines längeren Zeitraumes weiterentwickelt und zur Staatsreligion. Und dabei hat dann ein Rückgriff auf die arabische Tradition und die Schaffung eines arabischen Propheten beigetragen und konnte dann als Reichsideologie vertreten werden. Das heißt viertens? Mohammed als historische Persönlichkeit hat nicht existiert. Jedenfalls nicht so, wie Muslime das glauben. Das ist doch der reine Hohn, wissen Sie. Sie kennen doch Thesen, Jesus hat es auch nie gegeben. Und es gibt ja nun auch außer muslimische Zeugnisse aus dem 7. Jahrhundert die ganze Eroberungsbewegung. Also ich denke schon, dass wir wirklich sagen können, dass es Mohammed als historische Gestalt gegeben hat. Wenn es erfunden wäre, müsste man sagen, gut erfunden. Die Notwendigkeit einer neuen Religion bestand zu dieser Zeit, meint Peter Heine. Für die Gesellschaft in Mekka war die alte arabische Religion eigentlich eine, die sich überlebt hatte. Wenn wir davon ausgehen, dass Religionen ja immer durchaus auch reagieren müssen auf die gesellschaftlichen oder ökonomischen Entwicklungen, so haben wir hier deutlich den Eindruck, dass es sich da langsam jedenfalls schon um eine ökonomisch wie gesellschaftlich komplexe Gesellschaft handelte, für die diese traditionelle Naturreligion der arabischen Halbinsel nicht mehr kompatibel war. Die neue Religion ist synkretistisch, verbindet jüdisch-christliche Vorstellungen, auch mesopotamische, mit traditionell arabischen und nutzt sie zur Absicherung einer neuen politischen Herrschaft. Islamisch gesprochen könnte man sagen, dass der Islam das Band des Blutes, also dann die Stammesgesellschaften auf der arabischen Halbinsel, ablöst durch das Band des Glaubens. Das heißt, der Islam übernimmt dann in der Tat eine in dem Sinne Funktion politischer Einigung der arabischen Stämme mit den konkreten politischen Folgen der eminenten Ausbreitung des Islams von Indien bis nach Spanien in den ersten 100 bis 150 Jahren der islamischen Geschichte. Und darüber hinaus bis heute. Umso notwendiger ist es, die Grundlagen, den Text des Koran, im historischen Kontext zu verstehen. Angelika Neuwirth hält von weitgehenden Thesen Ohlichs, Luxembergs und anderer wenig und geht, wie die etablierte westliche und islamische Islamwissenschaft, davon aus, dass der Text des Koran bis Mitte des 7. Jahrhunderts vorlag. Doch den Text versteht sie im historischen und volksreligiösen Kontext seiner Entstehung. Natürlich ist der Koran nicht das auktoriale Werk Mohammed, sondern das Produkt eines Prozesses der Gemeindebildung, an dem natürlich die Rezipienten einen genauso wichtigen Teil ausmachen wie der Verkünder selber. Also ich würde da Gemeinde und den Propheten nebeneinander stellen. Die in Angriff genommene historisch-kritische Koranübersetzung soll dieser Sichtweise zum Durchbruch verhelfen. Wir brauchen einfach eine von zeitgenössischem Wissen gespeiste Koranlektüre, die durchaus an die Seite der liturgischen Koranlektüre treten kann. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Aber diese ist nicht nur spannend, sondern eben auch, wie ich finde, erhebend. Sie hörten in den Zeitreisen, dies ist das Buch, an dem kein Zweifel ist, der Koran, historisch-kritische Auseinandersetzungen. Autor war Rolf Kanzen. Es sprachen Ute Halland und Wolfgang Kondrus. Ton Martin Eichberg, Regie Rita Höhne, Redaktion Peter Kirsten.